Wien 2, Rembrandtstraße 19. Wohnung und Geschäft von Esther Sprecher. Durch Gespräche mit meinem Mann Erich Speiser erfuhr ich einiges über das Schicksal seiner Familie. Die Familie lebte ihr ganzes Leben in Wien. Im Jahre 1938 mussten seine Eltern und mein Mann ihre Wohnung verlassen und zur Großmutter Esther Sprecher in die Rembrandtstraße 19 übersiedeln. Am 15. November 1938 mussten die Wohnung und das kleine Kurzwarengeschäft der Großmutter schlagartig geräumt werden, da beides von der NS-Partei als Parteilokal beschlagnahmt wurde. Mein Mann und seine Eltern konnten bei einer Tante wohnen. Sie konnten zwei Koffer mitnehmen, alles andere blieb zurück. Seine Großmutter kam in das jüdische Altersheim in Wien 19, Hohe Warte 32. Sie konnte weder aus dem Geschäft noch aus der Wohnung etwas retten. Am 28. Juni 1942 wurde sie nach Theresienstadt gebracht. Die Familie hörte nie wieder etwas von ihr und sie wurde für tot erklärt. Im Februar 1939 haben mein Mann und seine Eltern Österreich endgültig verlassen. Zuerst waren sie in Brüssel. Nach dem Einmarsch der Deutschen versuchten sie in Frankreich unterzukommen, wurden aber im Lager Rives Alt interniert. Mein Mann kam in ein französisches Jugendlager. Ich habe von dieser Zeit noch Briefe und Karten, die seine Eltern geschrieben haben. Der letzte Brief ist vom 9.8.1942. Am 23.8.1942 wurden seine Eltern in das Lager Drancy in Paris überstellt und am 26. August 1942 nach Deutschland deportiert. Seit diesem Zeitpunkt hat mein Mann keine Nachricht mehr von seinen Eltern erhalten. Seine Eltern wurden für tot erklärt, genauso wie 19 Angehörige seiner Familie. Nur drei Personen seiner Familie überlebten. Meinem Mann gelang die Flucht in die Schweiz, wo er bis Ende des Krieges im Flüchtlingslager Davesco interniert war. Nach Kriegsende ging er wieder nach Brüssel zurück. 1952 kam er mit seiner Frau und seinem Sohn nach Wien zurück. Da er die Schule mit 12 Jahren abbrechen musste und keinen Beruf erlernen konnte, hatte er es am Anfang sehr schwer. Er baute sich aber mit viel Energie ein eigenes Taxiunternehmen auf und lebte bis zu seinem Tod in Wien. Helga Speiser.